This is a Mickey Mouse beat. Scheiß auf Deutschrap, was ich mach ist Ami-Shit. Wir haben Bitches im Hotel und nicht auf Parship. Wir sind nice drauf, weil wir keinen Fuck geben. Wir sind freier als der Rest, weil wir abheben. Scheiß auf Deutschrap, was ich mach ist Ami-Shit. Wir haben Bitches im Hotel und nicht auf Parship. Wir sind nice drauf, weil wir keinen Fuck geben. Wir sind freier als der Rest, weil wir abheben. Started from the bottom, aber bald schon sind wir da, Mann. Und wir werden mit nem neuen Lamborghini-Car fahren. Und in den Designer-Läden easy alles einkaufen. Mit den Louis Vuitton-Koffern in die Schule reinlaufen. 1000 Euro jeden Tag, das ist das Minimum. Ich will Bentley fahren, du fährst in nem Mini rum. Ich mach nicht mit Mini rum, doch ich mache Mäuse. Hustensaft, Jüngling, dieser Boy ist im Gebäude. Und ich sag dir heute, ich scheiß auf alle Leute, die hinter meinem Back reden, selber wie ne Fag leben. Was ich mach ist true, bitch, ich brauch keine Vergleiche, weil ich einfach weiß, dass ich mit dem Feeling was erreiche. Scheiße, ich bin der Shit, weil ich der Shit bin. Plus ich rauche diese motherfucking Mentholkippen. Deutschland ist zerstritten, doch ich seh die Staaten. Groupie Bitches blowen nach der Show meinen Harten. Scheiß auf Deutschrap, was ich mach ist Ami Shit. Wir haben Bitches im Hotel und nicht auf Parship. Wir sind nice drauf, weil wir keinen Fuck geben. Wir sind freier als der Rest, weil wir abheben. Scheiß auf Deutschrap, was ich mach ist Ami-Shit. Wir haben Bitches im Hotel und nicht auf Parship. Wir sind nice drauf, weil wir keinen Fuck geben. Wir sind freier als der Rest, weil wir abheben. Ich komm in die Schule rein mit dem Louis V-Koffer. Du bist nur ein Clown in diesem Zirkus, Louis V-Opfer. Und die Gun, da ist echt keine Super-Soker. Du bist ein Fußballer, ja, du spielst Super-Soccer. Aber trotzdem bist du Faggot nicht am Ballen. Deinen Fiat tu ich locker überholen. In meinem Formel 1 Lamborghini Rennwagen. Monogramm auf dem Hemdkragen. Du bist ein halbes Hemd, den ich wie ein Unterhemd. Und wegen mir geht schon wieder deine Mutter fremd. Dein Vater wird gefoltert, jetzt im Hobbykeller. Für die Bitches bin ich sowas wie ein Molly-Kellner. Denn ich bringe ihnen Drinks mit ner Molly drin und ficke sie in der Nacht dann im Holiday Inn. Sie reitet auf dem Dick wie ein Springreiter. Jetzt kommt die Hook, Hustensaft, Jüngling, sing weiter. Scheiß auf Deutschrap, was ich mach ist Ami-Shit. Wir haben Bitches im Hotel und nicht auf Parship. Wir sind nice drauf, weil wir keinen Fuck geben. Wir sind freier als der Rest, weil wir abheben. Scheiß auf Deutschrap, was ich mach ist Ami-Shit. Wir haben Bitches im Hotel und nicht auf Parship. Wir sind nice drauf, weil wir keinen Fuck geben. Wir sind freier als der Rest, weil wir abheben.